verstanden sind. Ein Zuhause in den Straßen, die uns nicht gehören. Sie haben es verkauft, sie wollen es abreißen. Weil wir ihre Ordnung stören, doch hier fühle ich mich zu Hause. Hier tobt das Leben, Ideen stecken sich hier gegenseitig an. Es ist mein Ort zum Treffen, mein Ort zum Reden. In einer Welt, in der wir keine Orte haben. Es ist unser Haus. Es ist unser Haus. Es ist schmutzig, kaputt, hässlich und trotzdem schön. Es ist das laute Nein. Es ist das laute Nein. Hinter dem Ausrufezeichen. Sauberen Stadt sind unsere Träume völlig ohne Wert. Wir sind die Brüche in der Ordnung und auf die macht ihr jetzt Jagd, damit keiner widerreden hört. Doch es geht nicht nur um Immobilien und nicht nur um Geld und euren ganzen Reichtum ohne Wert. Es geht hier um die Frage, wem gehört die Welt? Was ist richtig und was ist verkehrt? Es ist unser Haus. Es ist unser Haus. Es ist schmutzig, kaputt, hässlich und trotzdem schön. Es ist das laute Nein. Es ist das laute Nein. Hinter dem Ausrufezeichen. Ihr habt uns so viel schon genommen, was bleibt, das ist die Wut. Doch Vorsicht, denn die kommt jetzt zurück, die mit jedem Stein, den ihr aus der Mauer reißt, reißt ihr auch aus uns ein Stück. Und glaubt nicht, dass wir zusehen, wenn ihr unsere Träume fresst. Eure Luft wird brennen, wenn man uns nicht atmen lässt. Eure Luft wird brennen. Eure Luft wird brennen, wenn man uns nicht atmen lässt. Es ist unser Haus. Es ist unser Haus. Es ist schmutzig, kaputt, hässlich und wunderschön. Es ist das laute Nein. Es ist das laute Nein. Hinter dem Ausrufezeichen. Es ist das laute Nein. Es ist das laute Nein. Hinter dem Ausrufezeichen.